Haut im Fieber, heißer als ne Pfefferschrot. Wir sprachen auch über Jackson. Seitdem das Feuer ist tot, ich werd gehen nach Jackson. Ich will mich dort umschauen. Ja, ich werd gehen nach Jackson. Hör in Jackson Town. Nun geh nur hin nach Jackson. Tu das ruhig und mach dich krank. So geh du Großmaul, spiel deinen Trumpf und mach dich zum Hampelmann. Ja, geh nach Jackson, geh dir die Haare kämm. Ich komm bloß raus in Jackson, ob ich's wichtig nehm. Wenn ich in die Stadt hineinschnall, die Leute werden sich verbeugen. Ha! All die Frauen werden von mir wissen wollen, was sie nicht kennen. Ich werd gehen nach Jackson. Du hältst mir den Mantel auf, weil ich werd gehen nach Jackson. Adieu, mehr schrieb sie nicht auf, denn sie lachen dich aus in Jackson. Und ich dann auf nem Bier fast tanz. Sie führen dich durch die Stadt wie einen verbrühten Hund mit eingezogenem Schwanz. Ja, geh nach Jackson, du großmäuliger Mann. Und ich werd warten in Jackson, hinter meinem Tollpatschig-Fan. Ja, wir wohnen getraut im Fieber, heißer als ne Pfeffershow. Wir sprachen auch über Jackson. Seitdem das Feuer ist tot, ich werd gehen nach Jackson. Und das ist Fakt. Ja, wir werden gehen nach Jackson.